Also meine Frage ist folgende, und zwar, ich frage mich so ein bisschen, also alles, was Sie sagen, würde ich eigentlich durchweg bejahen. Ja? Also ich habe nur manchmal Probleme mit den Methoden, die hinter den Dingen stehen, die man versucht zu verhindern. Zum Beispiel frage ich mich gerade in Bezug auf die N-Wort-Debatte, und das meine ich ernst, wie stellt man sich denn jetzt den Ausschluss des Wortes, das hinter dem N-Wort steht, aus zum Beispiel sowas wie Filmen oder Serien vor, wo es ja immer wieder vorkommt. Zum Beispiel so ein Film, der Django Unchained oder so. Also wie, ich meine das jetzt nicht lächerlich oder so, wie sollen Filme oder Kultur, ja, Filme oder Serien funktionieren, wenn das Wort einfach halt rausradiert wird und überhaupt nicht mehr ohne Kontextualisierung oder so, ohne Triggerwarnung, wie das einfach nicht mehr verwendet werden kann. Wie soll das aussehen? Das meine ich nicht, weil ich das Wort abfeiere oder so, sondern... Ja, hallo. Okay, ganz kurz. Okay, ich habe den Film ehrlich gesagt selber gar nicht gesehen. Nur ein Beispiel. Ja, welche Serien genau jetzt für Serien im deutschen Fernsehen? The Wire oder so. Oder halt Filme, wo das Wort halt immer... Also es gibt ja jetzt zum Beispiel neu produzierte Filme. Ja, die sind aktuell. Es gibt da diesen komischen Zwergenfilm, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Da geht es dann um den... Jäger, der dann doch der N ist und so weiter. Was für ein, der Hobbit oder was? Nee, das ist ein, ich weiß gar nicht, wie der heißt, so eine komische Komödie mit so Männern, die irgendwelche Zwerge darstellen sollen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der heißt. Da fällt das N-Wort auch und die Gegenfrage ist eher, es werden ja zum Beispiel neue Dinge produziert und warum sollte das N-Wort produziert werden? Ja, es wird ja immer reproduziert. Wer hat denn da einen Verlust, wenn dieses Wort nicht mehr fällt? Das ist einfach irrealistisch. Also wenn ich jetzt einen Film nehme, der in der Zeit spielt, in dieses Wort geläufig war und die Menschen sagen über sich N-Wort, okay, dann bin ich halt für mich eine Konservative. Nee, bin ich eigentlich nicht, aber ich frage mich, wie soll das funktionieren? Wie soll ich irgendwie... Was verlieren Sie denn dadurch, wenn Sie dieses Wort nicht hören? Da denke ich mir, das Wort haben die niemals gesagt. Warum sagt er jetzt N-Wort? Das hätte der in der Zeit, in der das Wort leider verwendet werden durfte, nicht gesagt. Ich stelle eine Gegenfrage. Kennen Sie Ihre Geschichte, die deutsche Geschichte? Meine, bedingt. Ja. Aber ja. Genau. Also ich bin der Meinung, es gibt Geschichten, wenn ich zurück zu unserer Geschichte in Deutschland schaue, wie die Nazis angefangen haben und die Konzentrationslagen. Viele von unseren Kindern kennen diese Geschichte nicht. Die haben das auch vielleicht nicht mal gehört oder in die Schule. Aber diese Geschichte war ein Teil von uns, aber langsam verschwindet es auch. Total richtig, genau. Warum sollte auch das N-Wort nicht verschwinden? Nee, das meine ich nicht. Ich meine nur eben, wie die Strategie dahinter, die leuchtet mir nicht so richtig ein. Ja, also am liebsten wäre mir eine Welt, in der jeder das Wort einfach nicht mehr sagen würde. Ja? Dass man nicht mehr drüber reden müsste, das ist ja im Grunde der Idealzustand, gilt auch für Feminismus. Solange ich bis an dem Zustand, wo ich nicht mehr über Feminismus reden muss, das ist eigentlich der Idealzustand. Ja, weil dann brauche ich ihn nicht mehr, weil die Welt so aussieht, wie ich sie gern hätte. Deswegen wäre mir die Welt natürlich am liebsten, wenn es kein N-Wort mehr gäbe. Aber ob die Strategie, das Wort gänzlich zu negieren, so nach so einem La-La-La-Prinzip, ohne die gesellschaftlichen Zusammenhänge da drin zu erkennen, das leuchtet mir nicht so richtig ein. Also die Aussage ist... Kann auch gern jemand anderes vorkommen. Ich will keinen Monolog führen. Die eine Frage ist, wo es historische Filme wie Django Unchained geht, wo sozusagen das ja sehr klar historisch kontextualisiert wird, wo das Thema Rassismus, Widerstand gegen Rassismus, Kolonialismus im Zentrum steht. Das ist das eine Sache. Die eine Sache und die andere Frage ist so zum Beispiel, und das war ja die Debatte in der Bundesrepublik in den Kinderbüchern, und da die Aufgabe, vor der wir, glaube ich, stehen, ja, ist, wie können wir Bildungsmaterialien schaffen, die Respekt und Anerkennung vermitteln und nicht historische Grausamkeiten? Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir stehen. Eine Frage ist, wie wir mit historischen Dokumenten der Geschichte umgehen. Darum wird es gehen. Weil Django Unchained kauft ja kein 8-Jähriger, hoffentlich. Und aber da, das war, stand nicht im Zentrum dieser N-Wort-Debatte in Deutschland. Die Frage, die ich interessant finde, was können wir gemeinsam gegen heutigen Rassismus tun? Und da ist sozusagen einerseits zu fragen, ist die eine Methode schwierig? Dann kann man drüber sprechen, da gibt es, glaube ich, klare Positionierungen. Die andere Frage ist, welche Vorschläge bestehen denn für eine gerechtere, respektvollere Bildungsarbeit? Und das finde ich eigentlich noch spannender, als zu kritisieren, zu sagen, diejenigen, die das wollen, das ist schwierig. Vielleicht sollte man da auch unterscheiden zwischen der Verwendung des N-Wortes in deutschen Filmen und in Filmen aus den USA, wo die rassistische Tradition eine völlig andere ist. Und bei den und gerade Django Unchained ist ein Film von Tarantino, in dessen Film dieses Wort ständig wiederholt wird und eben in einem ganz anderen Kontext steht und ganz andere Zuschreibungen verwendet, als es jetzt in deutschen Filmen der Fall ist. Und vielleicht sollte man diese Unterscheidung auch treffen. Also ist es kontextabhängig? Das würde mich ja interessieren. Also wie verhält sich es dann mit der Titanic beispielsweise? Vielleicht kennt jeder von euch, ich sage es natürlich nicht, aber da gibt es doch diesen Titanic-Witz mit Roberto Blanco vorne drauf. Ist das dann kontextabhängig, wann ich sagen darf und wann nicht? Oder ich weiß es ja nicht. Also mein Vorschlag wäre diesbezüglich, dass man darauf achten muss, wo postkoloniale Bezüge wirken. Also Dennis Yüksel, der in dieser N-Wort-Debatte um dieses Redeverbot auch ziemlich präsent war. Ich weiß nicht, vielleicht muss man es kurz erläutern, was da passiert ist. Also es gab eine Podiumsdiskussion in Berlin letzten Jahres, wo verschiedene schwarze Aktivisten und Aktivistinnen eingeladen worden sind, um über Diskriminierung in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und der Referierende Dennis Yüksel, so ein Taz-Redakteur, ein sehr kontroverser Mensch, hat diesen Menschen zugesichert, dass er eine diskriminierungsfreie Sprache verwendet. Hat es aber letzten Endes nicht gemacht, sondern hat sie unentwegt gebasht. Ja, bis dann die Aktivistinnen gegangen sind. Danach hat er in der Taz mehrere Kolumnen veröffentlicht, die auch in so ein Fahrwasser geraten. Also das quasi eine Angst erzeugt hat bei weißen Deutschen, jetzt wird alles verboten. Er hat gesagt, was ist dann mit der Hip-Hop-Kombo aus USA? Nennen wir die dann N-Wörter with Attitudes? Aber da muss man eine Unterscheidung machen, ob das aus einer Empowerment-Bewegung herauskommt oder ob postkoloniale Beziehung wirken. Also doch kontextabhängig. Es ist kontextabhängig. Okay. Also wenn ich Pippi Langstrumpf lese zum Beispiel, auch wenn der Vater ein Südseekönig ist, wirkt genau dasselbe. Und wenn Kinder das lesen, wirkt es bei denen. Und es ging ursprünglich um Kinderbücher eigentlich. Es geht nicht darum, dass man die ganze Geschichte auch, was jetzt Musik anbelangt, umschreiben sollte, sondern wie Bildung gestaltet wird. Okay. Ich wollte nur was zu Ihrem Input sagen zum Thema USA, Deutschland. Ich verstehe jetzt nicht hundertprozentig, wo Sie da den Unterschied machen, weil ich das eigentlich so sehe, dass die schwarze Diaspora, ja, das ist, dass die Versklavung afrikanischer Menschen, die nach den USA gebracht wurden, und die Unterdrückung durch Deutschland schwarze Menschen, das sind sehr viele Parallelen, und ich verstehe jetzt nicht so genau, wo Sie da jetzt den Unterschied machen. Vielleicht, mich würde es einfach interessieren, wo Sie da den Unterschied ziehen. Also ich sehe den Unterschied darin, dass in den USA und in den US-Medien der gesellschaftsinhärente Rassismus viel stärker thematisiert wird, als er in Deutschland wird. Und dass es in Deutschland so in der breiten Mediendarstellung im Allgemeinen geleugnet wird. Okay, dann habe ich verstanden, wie Sie es meinen. Also vor meiner Frage will ich ein bisschen ausholen. Ich bin eine schwarze Frau und habe schwarze Kinder. Heute kam mein 14-jähriger Sohn aus der Schule mit einem Kind auf Afghanistan. Er wurde von der Polizei angehalten am Bahnhof. Die haben die an die Wand gelehnt, durchsucht, die Taschen durchsucht. Es kam Sprüche wie, verstehst du, folgst du mich noch geistlich, und halt die Fresse. Ich konnte mehrere Vorfälle erzählen. Zum Beispiel, ich habe einen Sohn, der hat ADHS und ging auf eine Schule in Ravensburg. Nach 3 Monaten haben die Sozialarbeiterin dort gemeint, mein Kind würde unter Bindungsstörung leiden. Er muss in der Psychiatrie, weil er suizidal ist. Das heißt, es gibt die Gefahr, er würde sich umbringen. In der Psychiatrie haben die festgestellt, dass es gar nichts davon war, weil ein normales, fröhliches Kind keine Bindungsstörung. Jetzt schlägt mir aber die Psychiatrie vor, ich soll doch mein Kind, weil er eine Geschichte von ADHS hat, obwohl er noch nie Medikamente genommen hat, Clonidin nehmen, ein Medikament, das in Deutschland nicht zugelassen ist und vor Hochblutdruck ist und auch lebensgefährlich ist. Ich habe mehrere Geschichten, wie meine Kinder heimkommen, mit Morddrohungen, auch im Internet, wie sagt man das, Hakenkreuz, du kannst nicht mit mir leben, du kannst nicht ohne mich leben, wir bringen dich um. Und wenn ich jetzt hier in dieser Gruppe sitze und die Frage jetzt ist über den N-Wort, dann denke ich mir wirklich und frage, ist es jetzt das Wichtigste? Merkt man nicht den Schmerz, was diese Kinder jeden Tag erleben, was wir als Mutter erleben? Wenn ich habe überhaupt keine Lust mehr, in Elternabende oder so zu gehen, weil ich sehe, deutsche Eltern, die reden über banale Sachen, wie machen die ein Fest und so. Und ich denke, mein Kind hatte damals, wo es noch Schulempfehlung war, eine 1,7, wurde von der Lehrerin empfohlen, auf eine Hauptschule zu gehen. Und ein Kind mit 2,5, was kommt doch auf Gymnasium. Deswegen bin ich wirklich, wollte ich die Frage stellen, ist jetzt die wichtige Frage zu analysieren, wo das N-Wort benutzt wurde oder dass man uns wie N behandelt. Also ich denke auf jeden Fall, dass das zusammenhängt und dass das N-Wort, dass zum Beispiel diese rassistischen Übergriffe und das, was an schwarzen Menschen hier an Gewalt erfährt, auch mit dem N-Wort zusammenhängen. Ja? Also ich denke, in der Sprache zeigt sich halt sehr viel auch, wie zum Beispiel weiße Menschen auch über schwarze Menschen denken. Ja? Also in der unreflektierten Sprache zeigt sich das. Ja, und das ist das, was einem sozusagen, sagen wir es mal auf Umgangssprache, zuerst ins Auge sticht. Ja? Also ich denke, ich will damit, wenn ich jetzt von dem N-Wort spreche, nicht die anderen Sachen bagatellisieren. Ja, und die Erfahrungen, die Sie schildern, die kenne ich und viele andere schwarze Menschen auch. Ja, also mit der Einschulung, Gewalterfahrungen, Morddrohungen. Das sind wirklich Erfahrungen, die ich kenne. Deshalb möchte ich nicht, das jetzt, dass es so aussieht, dass ich jetzt das eine weniger wichtig finde. Im Gegenteil. Ja, also ich zum Beispiel habe das aufgegriffen